WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 15. März 1907. Der Geburtstag der Schauspielerin und Sängerin Zara Leander. Man nennt mich Miss Vane, die berühmte, bekannte Jasser, die nicht sehr beliebte bei Onkel und Tante. No, sir. Berlin, 31. August 1937. Die UFA hat in ihren Kinopalast am Zoo eingeladen, zur Gala-Premiere des Films Zu neuen Ufern. Dem erwartungsvollen Publikum soll ein neuer Star präsentiert werden, Zara Leander. Seit Wochen überschlägt sich die gleichgeschaltete Presse, um ihre geheimnisvolle Aura zu beschwören, ihre Unergründlichkeit. Der erste Auftritt zeigt die schöne Schwedin in einem Kleid aus schwarzer Spitze, dessen Dekolleté atemberaubend verrucht erscheint. So wie ich hier stehe, so bin ich nun eben Jester. Die Schönheit ist mir nicht umsonst gegeben, no sir. Das Sündige ist bewusst kalkuliert. Die Nazis brauchen einen Vamp. Schließlich will die deutsche Filmindustrie mit Hollywood konkurrieren. Und das funktioniert nicht mit blond bezopften BDM-Mädels. Zara wirkt so verführerisch, mondän und glamourös, wie es sich für eine Diva gehört. Zugleich hat sie diese sehnsüchtige Stimme, diesen seelenvollen Blick. Sie ist nicht nur femme fatale, sondern auch die ganz große Liebende. Zu jedem Opfer, jedem Verzicht bereit. Ich stehe im Regen und warte auf dich. Noch haben die Ufergewaltigen allerdings Zweifel, ob diese Frau wirklich zur Filmgöttin taugt. Regisseur Detlef Sierk erinnert sich in einem Interview: Die Herren von der Direktion waren etwas ängstlich. Ich sehe sie noch da stehen. Herrn Corell, den Studiochef, und der sagte zu mir, na, die Person wollen Sie fotografieren mit dem Untergestell. Das war eine merkwürdige Mischung zwischen sehr großer Weiblichkeit. Sie war eigentlich eine schwere Mutterfigur, aber darin steckte ein Mann. Zara ist nicht nur recht voluminös, sondern auch noch ein ganzes Stück größer als ihr Filmpartner Willi Birgel, der während des Drehs auf Holzklötzen neben ihr herlaufen muss. Ihre tiefe Altstimme klingt manchmal fast dröhnend. Und doch erkennt Sierk sofort ihr Potenzial. Sie war wunderbar auszuleuchten. Die ganze merkwürdige nordische Landschaft dieses Gesichtes, die wie mit einer stillen Eisdecke überlagert war. Ich möchte fast sagen, es war bei ihr alles in einer Molltonart, wozu auch die tiefe Stimme gehörte. Für das deutsche Publikum ist es Liebe auf den ersten Blick. Schon am Premierenabend zerfließt der Kinosaal in Tränen, als Zara ihre schwermütigen Lieder singt. Sie wird zum Idol des Dritten Reichs, zur Projektionsfläche für Träume und Sehnsüchte. Die Diva selbst ist so berauscht vom Erfolg und so versessen auf das große Geld, dass sie Terror und Verfolgung einfach ausblendet. Sie hat nie begreifen wollen, wie bedeutsam ihre Rolle für den nationalsozialistischen Propagandaapparat ist. Ich habe weder in politischen Filmen, noch in politischen Gesprächen, noch in irgendetwas, was mit Politik zu tun hatte, mitgewirkt. Da habe ich ein total reines Gewissen. Sarah Stina Hedberg stammt aus einer schwedischen Unternehmerfamilie und wächst mit vier Brüdern in der värmländischen Provinz auf. Das rothaarige Mädchen mit den Sommersprossen und den großen Füßen träumt früh von einer Karriere im Scheinwerferlicht. Ich habe schon als ganz kleines Kind ganz genau gewusst, ich musste zu der Bühne. Ich bin in einer kleinen Stadt in Schweden geboren, da hatte man fast nicht Theater und von der großen Welt wusste man auch überhaupt nichts. Aber wie gesagt, ich wusste immer, ich musste zum Theater. Mit 19 bewirbt sich Zara, wie sie sich inzwischen nennt, an der Stockholmer Schauspielschule. Und wird als völlig unbegabt abgelehnt. Bei dieser Gelegenheit lernt sie allerdings den Schauspielschüler Nils Leander kennen, in den sie sich Hals über Kopf verliebt. Als sie kurz darauf schwanger wird, heiraten die beiden und ziehen zu den Schwiegereltern aufs Land. Dort bekommt Zara zunächst eine Tochter und später einen Sohn. Doch ihr Mann ist ein Halodri, der viel trinkt und sich mit seiner jungen Frau prügelt. Immerhin verhilft er ihr zu ersten kleinen Rollen. Dann habe ich vorgesungen bei einem Revue-Direktor 1929 und habe dann bei ihm ein Engagement gehabt, eine Tournee durch Schweden. Und dann ging es auf einmal los, das Ganze. Sie trennt sich von Leander und zieht mit ihren Kindern, der Mutter und den beiden jüngeren Brüdern in eine winzige Wohnung in Stockholm. Die erste Zeit ist schwierig. Ich habe ganz klein angefangen mit 9 Mark pro Tag und habe furchtbar schuften müssen für diese 9 Mark und hatte 2 kleine Kinder davon zu ernähren. Will ich sehen, Scherna, wollt ihr einen Star sehen, schaut mich an, singt sie in einer Revue. Ein Song, der schnell zum Programm wird. Zara nimmt Platten auf, spielt Theater, steht vor der Kamera. Als sie 1936 das Angebot bekommt, in Wien in dem Singspiel Axel an der Himmelstür aufzutreten, ist sie in Skandinavien bereits eine Berühmtheit. Ein Kinostar, du Sehnsucht tausender Mädchen, Kinostar, Idol der heutigen Zeit. In Wien dreht sie auch ihren ersten deutschsprachigen Film, Premiere. Zu dieser Zeit versucht Propagandaminister Goebbels gerade vergeblich, Marlene Dietrich nach Deutschland zurückzuholen. Und auch Greta Garbo zeigt den Nazis die kalte Schulter. So kommt die UFA auf die Idee, mit Zara eine eigene Diva zu kreieren. Im Oktober 1936 unterschreibt die 29-Jährige in Berlin den Vertrag, obwohl Hollywood ebenfalls an ihr interessiert ist. Ich hatte damals Angebote von Metro Goldwyn, aber ich wollte nicht. Ich wollte nach Deutschland und ich habe es nie bereut, niemals bereut. Goebbels ist zunächst gar nicht begeistert von Zara Leander. Nachdem er einen ihrer schwedischen Filme gesehen hat, notiert er in sein Tagebuch: Ich halte diese Frau für sehr überschätzt. Der Film selbst ist typische Kleinstadtware. Ich möchte kein Schwede sein. Doch noch hat er nicht das letzte Wort im Filmkonzern. Die UFA-Verantwortlichen setzen sich durch und die Operation Leander beginnt. Ein ganzer Stab wird eingesetzt, um die pompöse Schwedin in eine Filmgöttin zu verwandeln. Kameramann Franz Weimeyer verbringt Stunden damit, sie perfekt auszuleuchten. Regisseur Detlef Sirk lässt sie in wallende Kostüme hüllen, deren tiefe Ausschnitte die weißen Schultern und das Dekolleté betonen, lenkt mit Fächern oder Hüten von ihrer kräftigen Statur ab. Ich mochte sie eigentlich gern. Sie war eigentlich wie ein Kerl. Sie vertrug einen derben Witz, lachte gerne, sie trank auch nach dem Kaffee mit dem Schuss Cognac da drin, den Cognac so und ohne den Kaffee, war reichlich animiert, war heiter, verlor nie ihre Pose und verlor auch nie ihre Sicherheit eigentlich. Es war eine merkwürdige Sicherheit, die einer Nonchalance gleichkam. Schon zu Neuen Ufern wird ein riesiger Erfolg. Der Film La Habanera, bei dem Sirk wieder die Regie übernimmt, kann daran anschließen. Der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Glück unsagbar schön. Die Operation Leander ist gelungen. Ein Film ist immer ein Glücksspiel und einen Star kreieren ist ein besonderes Glücksspiel. Aber wenn es ihnen gelingt, ist es auch das große Glück des Studios. Zara bringt den Nazis auch im Ausland viel Geld ein, was schließlich sogar den skeptischen Goebbels überzeugt. 10 Filme dreht sie für die UFA und spielt meist sich selbst. Eine Sängerin, oft vor exotischer Kulisse, unabhängig, elegant, von Männern umschwärmt. Doch immer muss sie leiden. Als Märtyrerin der Liebe läuft Zara dann zur Hochform auf. Sie blickt mit ihren kurzsichtigen Augen unvergleichlich sehnsuchtsvoll in die Ferne. Sie schmachtet und seufzt. Ach. Gerade diese merkwürdige Mischung aus Glamour und Leidensfähigkeit, Erotik und Pathos macht sie für das deutsche Publikum unwiderstehlich. Auch privat wird Zara Leander zur Göttin stilisiert, unnahbar und rätselhaft. Mit ihrem zweiten Mann und den beiden Kindern lebt sie abgeschirmt in einer Villa in Dahlem. Wenn sie ein Restaurant besucht, bekommt sie einen Tisch im Separé. Will sie einkaufen, wird das KDW für andere Kunden geschlossen. Ihre Sekretärin Brigitte Peterson erinnert sich: Sie konnte niemals alleine durch Berlin gehen oder was. Sie hatte immer jemanden bei sich. Das war eigentlich unmöglich. Dafür kassiert Zara die höchsten Gagen der UFA. 53% davon auch noch in Devisen. Die Nazis hofieren sie wie eine Königin, was sich die Diva gern gefallen lässt. Mit dem Propagandaminister trifft sie sich zum Tee. Goebbels war ein hochinteressanter Mann. Und er hatte Humor, sehr viel sogar. So Stichen, das hat er gemacht. Und was er sonst gemacht hat, ist nicht meine Sache. So einfach hat sie es sich immer gemacht. Dabei muss Sarah Leander sehr genau gewusst haben, worauf sie sich einlässt. Die Diskriminierung und Verfolgung der Juden reicht bis in die Babelsberger Studios. Immer mehr Kollegen verschwinden, wie ihr Regisseur Sirk, der nach La Habanera mit seiner jüdischen Frau emigriert. Bruno Balz, der Dichter vieler ihrer wunderbaren Songtexte und ein enger Freund, landet als Schwuler mehrfach in Gestapohaft. Kann die Liebe Sünde sein? Während der Kriegsjahre wird Sarah noch unentbehrlicher. Für die von Goebbels geforderte, unsichtbar wirkende Propaganda eignet sich die Diva besonders gut. Keine leidet schöner, keine verleiht dem Verzicht eine so romantische Aura. Ergeben wie sie sollen sich die Frauen an der Heimatfront in ihr Schicksal fügen. Deshalb sind ihre Melodramen auch nur scheinbar unpolitisch. Das zeigt vor allem die große Liebe von 1942. Für eine Stunde mit ihm würde ich Wochen, Monate auf ihn warten. Hast du nicht selber gesagt, eine Stunde Glück lohnt für alles, für allen Schmerz? Die Leander spielt eine Sängerin, die sich vom selbstsüchtigen Star zur opferbereiten Fliegergattin wandelt. Sogar im Luftschutzkeller macht sie eine gute Figur. Dass dieser Kriegserziehungsfilm zum größten Erfolg der NS-Zeit werden kann, verdankt die UFA nur Zaras Strahlkraft. Im Jahr der ersten großen Bombenangriffe auf deutsche Städte verbreitet er außerdem den von Goebbels verordneten Optimismus. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auf Grau. Der Diva selbst wird es allmählich zu heiß in Deutschland. Im Frühjahr 1943 wird ihre Villa von 3 Bomben beschädigt. Die UFA will ihre Gage nicht länger in Devisen zahlen. Außerdem bedrängt Goebbels sie, endlich die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Nach der Premiere ihres Films damals verlässt die 36-Jährige das brennende Berlin und kehrt auf ihr Gut nach Schweden zurück. Sie hat allerdings nicht mit der feindseligen Stimmung gerechnet, die ihr in der Heimat entgegenschlägt. Da hat sie gesagt, das war das Schlimmste, dass meine eigenen Landsleute mich nicht auftreten ließen in Schweden. Erst 1949 gelingt ihr ein Comeback. In den 50er und 60er Jahren tourt Sarah Leander unermüdlich durch die Welt. Sie singt ihre alten UFA-Schlager, dreht noch 5 Filme und spielt in Musicals, die der trinkfesten Diva auf den Leib geschrieben werden. Wodka für die Königin, Königin, Königin. Noch immer hat Sarah glühende Fans, vor allem auch in der schwulen Szene. Paul Seiler, der mehrere Bücher über sein Idol geschrieben hat, erklärt ihre Faszination so. Wir waren süchtig nach Zara, nach ihrem pathetischen Stil, ihren überlebensgroßen Gefühlsausbrüchen, Walkürenauftritten. Als die Säle immer kleiner werden, kann sie dennoch nicht aufhören. Im Alter singt sie sogar auf Kaffeefahrten, eine groteske Karikatur ihrer selbst. Aber was macht das schon? Wenn das Publikum die Hälfte von dem Glück empfunden hat, was ich auf der Bühne empfunden habe, dann ist ja alles in Ordnung. Sie gibt Konzerte, bis sie 1978 nach dem Tod ihres dritten Mannes einen Hirnschlag erleidet, von dem sie sich nicht mehr erholt. Am 23. Juni 1981 stirbt Sarah Leander im Alter von 74 Jahren. Eine Kultfigur ist sie bis heute geblieben. Vielleicht auch deshalb, weil sich die Göttin nie so ganz ernst genommen hat. Wissen Sie, wer mich am besten parodieren kann? Wirklich? Ich mich selbst. Und aus der Ferne leuchten die Sterne auf die Taverne und aufs Gemüt. Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Sarah Leander, die am 15. März 1907 geboren wurde. Redaktion David Rother. Zeitzeichen morgen über den zweiten römischen Kaiser Tiberius. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. wdr.de